Der Stadtdirektor ist inzwischen ganz nah an die Delinquenten herangetreten. Mit dem Schwerte sollet ihr also hingerichtet werden. Vom Leben zum Tode. Gerecht, in höchstem Grade gerecht ist dieses Urteil. Verdient von euch, verdient in höchstem Grade ist diese Strafe. Euer Leben ist verwirkt. Auf dieser Erde ist für euch keines Bleibens mehr. Mit diesen Worten ergreift Dr. Pfister den Stab, bricht ihn und wirft ihn den Sündern vor die Füße. Ich zerbreche mit diesem Stab zugleich das Band zwischen der Menschheit und euch. Nur bei Gott könnet ihr noch Gnade finden. Wehe über euch. Wehe. Wehe. Das Todesurteil ist damit gesprochen und rechtsgültig. Wehe! Wehe! Wehe! Wehe! Doch jetzt, da auch die Gerichtsdiener ihr schauriges Wehe über die ergriffen schweigende Menge auf dem Heidelberger Marktplatz schallen lassen, sackt Sebastian Lutz, der Basti, plötzlich wie besinnungslos in sich zusammen und kann nur mit größter Mühe auf seinem Stuhle festgehalten werden. Das verursacht natürlich einige Unruhe. Berittenes Militär muss die Neugierigen erneut zur Seite drängen. Der Stadtdirektor, der inzwischen einen Schluck Wasser zu sich genommen hat, erhebt sich erneut. Allmächtiger, allgütiger, allbarmherziger Gott. Ich danke dir mit gerührtem Herzen, dass du mich das Härteste vollbringen ließest. Und nun bitte ich dich, verleihe mir auch die Gnade, dass ich das vollbringe, was mein eigenes Herz erheischt, was so mancher Redlicher in dieser Menge wünscht, was selbst die vor uns hier stehenden armen Sünder verlangten und was der gnädigste Wille unseres erhabensten Souveräns, unseres durchlauchtigsten Fürsten ist. Andreas Petri und Sebastian Lutz, euch ist das Leben geschenkt. Tränenden Auges, mit erhöhter Stimme kam ihm das über die Lippen, dem würdigen Richter, der diesmal seine Rührung nicht ganz zu verbergen vermochte. Jetzt endlich hat sich die Spannung gelöst. Lauter Jubel überall in der Menge. So mancher mag da wohl insgeheim mit den beiden noch so jungen Gestrauchelten gehofft haben, was nun endlich doch noch der Wille unseres gnädigsten Landesvaters war. Nicht enden wollen jetzt natürlich die Hochrufe. Es lebe der Großherzog von Baden, er lebe hoch. Und während Sebastian Lutz nur langsam durch die angestrengtesten Bemühungen des Arztes aus seiner Ohnmacht erweckt werden kann, zeigt sich Andreas Petri tief erschüttert, ist auf die Knie gefallen und streckt immer wieder seine zusammengeketteten Hände zum Himmel. Und plötzlich liegen sich alle in den Armen, wie die Kinder freuen sie sich, auch Manne Friedrich, Mattes Österlein, Veit Krämer und Hölzerlips, die sich ja immer wieder für die beiden Jungen eingesetzt hatten, auch sie, die nun bald von dieser Erde müssen, auch sie verhehlen ihre Freude über diesen unerwarteten Gnadenakt nicht. Auch während jetzt, zum Ende des feierlichen Blutgerichts, die vier zum Tode Verurteilten ihrer schweren Ketten entledigt, mit Stricken neu gebunden und von den Henkersknechten auf die Schinderkarren gebracht werden, während sich Magistrat, Gericht und Ehrengäste zu den bereitstehenden Kutschen begeben und die Massen allmählich den Marktplatz vor dem Rathaus verlassen und zur Hauptstraße drängen, durch welche jetzt gleich die feierliche Prozession zur Richtstätte vor die Tore der Stadt gehen soll, während dies alles geschieht oder besser geschehen soll, denn der Eingang zur Hauptstraße ist hoffnungslos von drängenden und schiebenden Massen verstopft, wollen wir die Unterbrechung nutzen und Ihnen noch einen Fund mitteilen. Ein wehmütiges Abschiedslied, das der Räuber Manne Friedrich für seine Frau Katharina erdichtet und mit Frakturbuchstaben in die Wand seines Kerkers geritzt hat.